können beginnen. Ich freue mich, dass recht viele Leute hier hergekommen sind heute, weil ich ja hier heute über psychologische Rechtfertigungen für Militarismus und Krieg sprechen will. Und die Frage ist natürlich nicht neu, aber sie wird jetzt wieder relevant in dem Maße, wie der deutsche Militarismus zurückkommt, wir hier immer mehr Auslandseinsätze, Aufrüstung gegen Russland und so weiter erleben. Und ich glaube, das kann für uns als Vertreter des Faches oder auch ähnlicher Fächer nicht ganz irrelevant sein, wenn sozusagen an verschiedenen Fronten dieses Fach genutzt wird, um neue Kriege zu rechtfertigen. Aber deswegen würde ich vielleicht mal klassisch in der kritischen Psychologie mit einer Bedingungsanalyse beginnen, mit dem, was hier eigentlich gerade stattfindet, an der Wiederkehr des deutschen Militarismus, um den Rahmen zu geben, um dann anhand von Babrowskis Buch Räume der Gewalt eine Form der psychologischen Rechtfertigung von Krieg und Polizeistaat zu erörtern. Ich meine, wir haben in den letzten Jahren eine ziemlich systematische Rückkehr des deutschen Militarismus erlebt. Wenn ihr euch an den Januar 2014 erinnert, da gab es eine Sicherheitskonferenz in München und da haben von der Leyen, Steinmeier und Gauck fast wortgleich das Ende der militärischen Zurückhaltung Deutschlands verkündet. Und seit sie das gemacht haben, ging es eigentlich Schlag auf Schlag. Kurz zuvor oder in diesem Zeitraum vom Januar 2014 hat die deutsche Regierung den Putsch in der Ukraine unterstützt, der sich teilweise auf faschistische Kräfte gestützt hat, um den prorussischen Präsidenten zu stürzen und den eigenen Einflussbereich auf die Ukraine auszudehnen. Ich meine, die neue Regierung hat sich auf diese faschistischen Paramilitärs gestützt, hatte keinerlei demokratische Legitimation, sondern war im Wesentlichen ein Marionettenregime des Westens. Dann hat Deutschland Truppen an die russische Grenze, an der russischen Grenze stationiert und hat sich an umfassenden NATO-Manövern an der russischen Grenze beteiligt. Das ist das erste Mal, dass dann deutsche Panzer wieder quer durch Polen gefahren sind, um sich an der russischen Grenze Krieg zu üben. Und in den Medien hat man eigentlich in der Folge dessen eine unglaubliche Propaganda erlebt. Es ist kein Tag vergangen, ohne dass in den großen Medien Kommentare veröffentlicht worden wären, man muss eine schärfere Linie gegen Russland fahren, man kann die Annexion der Krim nicht akzeptieren, man muss jetzt sich auf eine militärische Eskalation vorbereiten, man muss das Drohpotenzial erhöhen und so weiter. Und die Ostfront war sozusagen nicht die einzige Betätigungsfeld des deutschen Militarismus, auch im Nahen Osten und in Afrika wurden die Einsätze der deutschen Armee massiv ausgeweitet. Schon 2013 hat die Bundesregierung den Einsatz in Mali verabschiedet und seitdem eigentlich so im 6-Monat-Turnus den immer wieder verlängert und weiter ausgeweitet. Und Anfang des letzten Jahres sind dann erstmals deutsche Soldaten im Irak stationiert worden, die da auch immer noch sind und da die Peschmerga ausbilden und mit Waffen beliefern. Eigentlich hatte sich sozusagen die Bundesregierung ja gerade im Irak immer zurückgehalten. Jetzt sind sie da mit eigenen Truppen aktiv und am Ende des gleichen Jahres hat dann die Beteiligung der Einsatz in Syrien begonnen, der auch immer noch fortdauert und wo sich Deutschland mit den Airbags-Aufklärungsflugzeugen aktiv an der Bombardierung des Landes beteiligt. Das ist interessant, das Bundesverteidigungsministerium hat dann so eine Karte auf seiner Webseite, die ist eigentlich ganz interessant, ich habe die jetzt nicht drangeworfen, aber es gibt mittlerweile 16 Auslandseinsätze der Bundeswehr auf der Welt, also Auslandseinsätze. Und wenn man dann gibt es aber noch weitere Einsätze, wo deutsche Polizei mit involviert ist, internationale Polizeieinsätze. Und dann gibt es die Einsätze, wo Deutschland logistisch dran beteiligt ist, weil sie von der NATO oder von der EU geführt werden. Wenn man sich diese Karte dann anguckt, dann sieht man eigentlich überall in Afrika, im Nahen Osten und in Asien deutsche Truppen, deutsche Logistik und so weiter stationiert. Und die Pläne der Bundesregierung gehen noch weit darüber hinaus. Von der Leyen hat schon angekündigt, in den nächsten Jahren soll der Verteidigungshaushalt um 130 Milliarden Euro erhöht werden. Und die Eckpunkte des Bundeshaushalts für 2017 sehen schon eine Erhöhung des Wehretats um 10,2 Milliarden Euro. Vor einigen Wochen hat dann die Bundesregierung, und das fand ich so eins der Stärke, einen besonders starken Ausdruck des wachsenden Militarismus, hat das Zivilschutzkonzept veröffentlicht, wo sie die Bevölkerung aufrufen, sich Lebensmittelvorräte anzuschaffen, Wasservorräte anzuschaffen, wo sie die Krankenhäuser allen Ernstes anweisen, sich für einen Atomkrieg zu rüsten. Die sollen Kontaminierungsstellen schaffen und so weiter, sodass in einem Fall von einem Atomkrieg sie gerüstet sind. Die Bausubstanz der Häuser in Berlin soll gestärkt werden und so weiter. die wissen ganz genau, wenn sie diese Kriegspolitik gegen Russland führen, gegen die zweitgrößte Atommacht der Welt, dann hat das Konsequenzen. Und die drücken sich in diesem Zivilschutzkonzept schon aus. Und ich glaube, so eine grundlegende gesellschaftliche Entwicklung, wie diese Wiederkehr des deutschen Militarismus, die durchdringt alle Poren der Gesellschaft. Und die durchdringt natürlich ganz vorneweg auch die Universitäten. Wenn Deutschland sich hier wieder tatsächlich wieder auf neue Kriege vorbereitet, und sie sind ja schon in genug Kriegen involviert, aber hier wirklich umfassende Kriege vorbereitet, dann brauchen sie dazu ein ideologisches Rüstzeug. Da müssen sie das ideologisch vorbereiten. Ganz ähnlich, wie das vor dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg war. Und wenn man sich die Universitäten anschaut, in ganz verschiedenen Fächern, dann kann man eigentlich sehen, wie der Krieg hier ideologisch vorbereitet wird. Und das will ich dann ja später eben auch in Bezug auf die Psychologie aufzeigen. Aber wir haben als IYSSE, ich habe da auch die Webadresse nochmal rangeschrieben, International Youth and Students for Social Equality, haben wir eine recht systematische Kampagne an der Humboldt-Universität hier in Berlin gemacht, um eigentlich in verschiedenen Fächern, in Politikwissenschaft, Geschichtswissenschaft und so weiter aufzuzeigen, wie da eigentlich neue Kriege ideologisch vorbereitet werden. Wir haben zum Beispiel Professor Herfried Münkler thematisiert, Politikwissenschaftler an der Humboldt-Universität, der in seinen Büchern erklärt, Deutschland muss wieder Zuchtmeister Europas werden, Deutschland muss wieder Hegemon Europas werden. Nur dann hat es eine Chance, auf der Weltbühne zur Sprache zu kommen. Er sagt, Deutschland muss sich insbesondere in seiner Peripherie massiv an Auslandseinsätzen beteiligen, braucht sein eigenes Drohnenmordprogramm und so weiter. Interessanterweise in Bezug auf die Geschichte hat er ein ganz dickes Buch geschrieben über den Ersten Weltkrieg, wo er im Wesentlichen sagt, Fritz Fischers These, dass Deutschland im Ersten Weltkrieg imperialistische Interessen vertreten hat, was eigentlich auch gängige Lehrmeinung ist, das sei falsch. Deutschland sei da reingeschlittert, da seien alle reingeschlittert. Man kann da jetzt nicht von der deutschen Schuld am Ersten Weltkrieg sprechen. Geht natürlich nicht um die alleinige Schuld, aber er sagt, es wäre falsch, von der deutschen Schuld in irgendeiner Weise zu sprechen. Und wir haben uns die Arbeiten von dem Osteuropa-Historiker Jörg Babrowski angeschaut, der sich auch für ein vehementes Vorgehen gegen Terroristen ausspricht, sagt, man muss neue Kriege führen, man muss die massiv führen, man muss die gewaltsam führen. Und das bei ihm gepaart, das habt ihr vielleicht auch mitbekommen, er tingelt ja jetzt durch alle Fernsehstationen und Zeitungen, gepaart mit einer ganz üblen Flüchtlingshetze, wo er zum Beispiel sagt, angesichts der massiven Gewalt, die ja hier gegen Flüchtlinge existiert, Zitat, ich glaube, angesichts der Probleme, die wir in Deutschland haben mit der Einwanderung, die jetzt gerade stattfindet, ist das ja noch eher harmlos. Das soll ich mal auf der Zunge zergehen lassen. Angesichts der Probleme, die wir hier mit den Flüchtlingen haben, ist die Gewalt ja wohl noch eher harmlos, die gegen sie stattfindet. Das Professor an der Humboldt-Universität. Als Osteuropa-Historiker, du willst... Ja? Nachfrage stellen. Ja, bitte. Glaubst du oder deine Organisation, glaubt ihr, dass eine kriegerische Auseinandersetzung mit Russland im Interesse des deutschen Staates ist? Und was hältst du vom Militarismus und Imperialismus Russlands? Okay, das ist eine komplexe Frage. Vielleicht schieben wir so eine Frage eher weiter nach hinten. Weil ich würde jetzt, wir wollen ja auch auf die psychologischen Konzepte noch kommen und so weiter. Das sind aber Fragen, die können wir vielleicht anschließend genauer diskutieren, weil das sind natürlich wichtige Fragen. Da würde ich dann vielleicht gegen Ende hin nochmal drauf eingehen. Weil vielleicht ganz kurz, also Interesse an Krieg ist immer widersprüchlich. Man kann sagen, dass in den seltensten Fällen Krieg ausbricht, weil ein Staat sagt, ja wirklich, das ist jetzt das Allerbeste und da haben wir auch kein Risiko oder so, sondern er entwickelt sich aus einer immer mehr zugespitzten Weltlage. Die Logik, die hinter dieser Stationierung steht, der NATO an der Grenze zu Russland, das ist schon eine sehr eindeutige Eskalation, die auch eine eigene Logik besitzt und schon von sich aus zu einer Kriegspolitik führen kann. Da auch Generäle und so weiter sprechen da schon von. Die sagen, ich habe jetzt keine Zitate vorbereitet, aber die im Wesentlichen sagen, dass sich immer mehr eigentlich in dem Konflikt zwischen NATO und Russland eine Situation entwickelt, wobei bestimmten Zwischenfällen und so weiter, wie jetzt neulich wieder über dem Schwarzen Meer, es an einem bestimmten Punkt sich diese Kriegslogik durchsetzen kann, weil einfach alles auf diese Kriegslogik ausgerichtet ist. Gut, und eben ganz kurz, aber das, wir sind auch sicherlich keine Verteidiger des Putins-Regimes, das reaktionär ist, und die Vorbereitung von dem Putin-Regime auf den Krieg hat nichts Fortschrittliches, es dient nicht dem Kampf gegen Imperialismus, sondern ist selbst reaktionär und trägt zur Kriegsgefahr bei. Aber man muss schon eindeutig sagen, dass die Aggression hier vom Westen ausgeht. Und ich meine, das ist mit der Ukraine und auch der Politik in Syrien und so weiter, glaube ich, nicht von Hand zu weisen. Aber gut, das sind Fragen, wie gesagt, die können wir dann noch weiter diskutieren. Jetzt geht es darum, wie diese Kriegspolitik durchgesetzt wird. Und Babrowski, ich habe ihn jetzt gerade schon erwähnt, der hat sich natürlich vor allem als Osteuropa-Historiker darauf spezialisiert, eben die Verbrechen des deutschen Militarismus reinzuwaschen. Er lässt sich vom Spiegel mit Worten zitieren wie, Zitat, Hitler war kein Psychopath, er war nicht grausam, er wollte nicht, dass an seinem Tisch über die Judenvernichtung gesprochen wird. Deswegen war Hitler also kein Psychopath und nicht grausam. Wenn man seine Werke durchliest, dann stellt er durchgängig den Vernichtungskrieg der Nazis in Osteuropa als ein Produkt des Gewaltraums an der Ostfront dar, der durch die Sowjetunion geschaffen worden sei. Das heißt der Generalplan Ost, nicht der Vernichtungswille der Nazis, nicht der deutsche Imperialismus sind verantwortlich für den Vernichtungskrieg, sondern die Sowjetunion, die einen Gewaltraum an der Ostfront geschaffen habe. Zitat, Stalin und seine Generäle zwangen der Wehrmacht einen Krieg neuen Typs auf, der die Zivilbevölkerung nicht mehr verschonte. Hier an der Humboldt-Universität, wo der Generalplan Ost mit ausgearbeitet wurde, wo die Dezimierung der slawischen Bevölkerung um 30 Millionen, das war der Generalplan Ost, mit ausgearbeitet wurde. Sagt jetzt ein Professor, dass dieser Krieg, dieser Vernichtungskrieg der Nazis zu verantworten sei von Stalin und seinen Generälen. Gut, das waren jetzt nur ein paar Beispiele, um zu zeigen, was hier an deutschen Unis eigentlich los ist. Ich habe die allerersten Minuten verpasst, aber hast du schon ein paar Worte zu Babrowskis Werdegang gesagt oder zu seiner Person? Gut, das ist selbst auch wieder interessant. Wir müssen gucken, dass wir auch zu den Fragen kommen, aber wenn man Babrowskis Werdegang anguckt, ist es interessant. Der war in seiner Jugend Maoist. Ich weiß nicht, wie vertraut euch die maoistischen Gruppen derzeit sind, recht skurrile politische Vereinigungen, die sehr, sehr nationalistisch waren, teilweise die Rückgabe der deutschen Ostgebiete gefordert haben und so weiter, aber das immer unter so einem linken Deckmantel, aber die extrem nationalistisch orientiert waren, die sehr feindlich waren gegenüber der arbeitenden Bevölkerung. Und das ist sozusagen so sein ursprünglichster Werdegang gewesen. Er hat sich dann aber sehr schnell von diesen Gruppen auch abgewandt, hat dann in Göttingen studiert und hat studiert in der Zeit, wo der Historikerstreit mit Ernst Nolte stattgefunden hat, wo Ernst Nolte schon die Thesen, die Babrowski heute noch viel schärfer vertreten hat, nämlich gesagt hat, dass doch Auschwitz nur eine verständliche Reaktion auf den Gulag gewesen sei, dass sozusagen die Vernichtungsprozesse in Deutschland nur eine verständliche Reaktion gewesen seien auf die Vernichtungsprozesse in der Sowjetunion. Das war Noltes These damals und Babrowski hat schon, das hat er im Spiegel gesagt, damals im Proseminar, in dem er saß, als einziger Studierender Nolte verteidigt. Und das hat er sich in gewisser Weise zur Lebensaufgabe gemacht. Man muss sagen, er hat nicht besonders substanzielle Forschung betrieben. Er hat eigentlich immer ziemlich propagandistische Bücher geschrieben. Sehr einseitige, schwer nachvollziehbare Bücher. Ihr müsst euch die mal durchlesen. Heute will ich eins vorstellen. Und meines Erachtens ist er im Wesentlichen an die Humboldt-Universität berufen worden, um genau das zu machen, was er dann gemacht hat. Nämlich genau diese Thesen zu vertreten, die ich gerade erläutert habe. Das vielleicht kurz zu seinem Background. Gut. Aber orientieren wir uns jetzt mal mehr auf die Frage der Psychologie und der Frage sozusagen, wie auch es psychologische Argumentationen gibt, die sich in den Dienst des Militarismus stellen, den Militarismus und den Polizeistaat zu begründen suchen. Und da will ich eben dann auf Babrowski genauer eingehen, weil er jetzt ein Buch veröffentlicht hat, Räume der Gewalt, wo er sich sozusagen recht ausführlich einfach mit dem Phänomen der Gewalt beschäftigt. Das ist weniger geschichtlich, sondern sozusagen eher psychologisch. Ich habe es Küchenpsychologie genannt, weil er nimmt jetzt nicht Bezug auf irgendwelche psychologischen Theorien. Er wirft das alles so in den Raum. Aber ich will jetzt einfach mal anfangen darzustellen, was er in diesem Buch schreibt. Da würde ich genau bei dem Begriff gerne mal sozusagen hinterfragen wollen, warum es denn Küchenpsychologie heißen muss. Ja, muss es nicht, das ist nicht. Nein, weil ich finde, das ist sozusagen relativ unpassend für kritische Psychologie. Wenn du jetzt Fußballfeldpsychologie gesagt hättest oder so, das fände ich ja noch recht angemessen. Die Domäne Küche und Weiblichkeit in dieser Gesellschaft und so weiter, alles was dann Gender betrifft, finde ich problematisch. Ja, gut, ich denke, Küchenpsychologie ist ein gebrauchlicher Begriff, deswegen habe ich ihn verwendet. Und deshalb perpetuieren wir es. Ja, gut, wir können gerne eine Debatte über Sprache und Gleichberechtigung führen, daher die andere Position, aber gut, das fällt jetzt, glaube ich, sehr weit abweichend vom Thema. Können wir aber gerne später sonst auch noch diskutieren. Ja, also gut, ich will das Buch diskutieren, weil ich glaube, das zeigt eben einerseits, wie sozusagen die Psychologie genutzt wird, um die Brutalisierung zu rechtfertigen. Und es auf der anderen Seite auch zeigt, und das ist eigentlich auch das, was ich am liebsten heute noch mit euch diskutieren würde, im Anschluss an den Vortrag, weil es, glaube ich, auch zeigt, wie wichtig eine materialistische Psychologie ist, eine kritische Psychologie ist, um sozusagen solchen Positionen entgegenzutreten. Bei Barbarowski kann man den Zusammenhang zwischen einer irrationalistischen Erkenntnistheorie und seinen reaktionären Ausrichtungen in der Tagespolitik und in der Psychologie besonders deutlich sehen. Und meines Erachtens greift Barbarowski dabei auf sehr lange Traditionen vom ultra-reaktionären, konservativen Denken in Deutschland zurück. Insbesondere die Denker, die so als konservative Revolution in der Weimarer Republik zusammengefasst werden. Weil vor dem Ersten Weltkrieg und vor dem Zweiten Weltkrieg hatte man natürlich auch haufenweise Akademiker, die sich bemüht haben, die sich nähernden Schlachten ideologisch zu rechtfertigen. Diktatur, Kriege und so weiter zu rechtfertigen. Jetzt habe ich eine Folie mal gemacht mit ein paar Bildern. Und das hat dann in der Weimarer Republik besonders reaktionäre Formen angenommen mit Figuren wie Karl Schmidt, dem Juristen, später Kronjurist des Dritten Reiches, Arthur Möller van den Bruck, ultrareaktionärer Schriftsteller und Publizist, und Ernst Jünger, auch Publizist, der für autoritäre Herrschaftsformen getrommelt hat und den Krieg verherrlicht hat in seinen Büchern. Und sie rechtfertigen eben mit ihren Theorien Ungleichheit, Kriege und den starken Staat. Man kann sie in gewisser Weise als ideologische Wegbereiter des Nationalsozialismus begreifen, auch wenn sie alle drei und auch die ganze Gruppe ein recht zwiespältiges Verhältnis zur NSDAP selbst hatten. Teilweise gesagt haben, das sind doch die Lumpen, die hier an die Macht wollen, wir brauchen den richtigen Adel oder sowas, wir brauchen hier eine richtige Elite und nicht so einen Typen aus dem Bierzelt. Aber sie können ideologisch in jedem Fall als ein Wegbereiter des Nationalsozialismus begriffen werden. Und bestimmte Grundelemente ihrer Theorie kann man auch bei den Nazis wiederfinden. Das ist einmal die irrationale Erkenntnistheorie, auf die ich gleich dann in Bezug auf Barbarowski noch genauer eingehen will. Das heißt, die Unverstehbarkeit und Unveränderbarkeit der Verhältnisse ist bei all diesen Denkern ein absolut grundlegendes Element. Man kann die Gesellschaft, man kann die Geschichte nicht verstehen und man kann sie erst recht nicht verändern. Sondern der Mensch ist, das ist der zweite Punkt, ein unveränderliches und individuelles Triebwesen ohne gesellschaftliche Bezüge, was im Wesentlichen seinen irrationalen Trieben folgt. Findet man auch bei all diesen Autoren und findet man auch bei vielen anderen Autoren, aber das ist vielleicht was, was wir später noch diskutieren können. Und was all diesen Autoren dann gemeinsam ist, ist eine antidemokratische Ausrichtung, eine elitäre Ausrichtung und die Rechtfertigung von Ungleichheit. Und was ich jetzt eigentlich aufzeigen will, ist, wie dieses Buch Räume der Gewalt von Barbarowski dieser alten reaktionären Theorien, diese reaktionäre Psychologie, kann man auch sagen, wieder aufwärmt. Aber was man vielleicht zuerst sagen muss zu dem Buch, es ist wirklich schwierig zu lesen. Nicht, weil es kompliziert wäre, die Gedanken, die darin rübergebracht werden, sondern weil es einfach extrem widersprüchlich ist. Ich habe mich da immer an Freuds Witz erinnert, den er in einer Traumdeutung gebracht hat. Wo er sagt, um die Irrationalität des Traums zu erklären, bringt er dann den Witz von einem Mann, der sich von seinem Nachbarn den Krug geliehen hat. Und als er den kaputt zurückbringt, sagt er drei Worte zu seiner Verteidigung. Erstens, ich habe mir nie einen Krug von dir geliehen. Zweitens, der war schon kaputt, als ich ihn mir geliehen habe. Und drittens, habe ich ihn dir völlig unversehrt zurückgebracht. Und diese Irrationalität findet sich sozusagen buchstäblich in diesem Buch. Es ist haufenweise Widersprüche, Aussagen, die eigentlich nicht zusammenpassen. Er bringt seitenweise Zitate, ohne die zu kennzeichnen und so weiter. Man sieht eigentlich schon in der Art, wie dieses Buch geschrieben ist, die irrationale Erkenntnistheorie, die ihm zugrunde liegt. Ich will das mal in einem Zitat festmachen. Er schreibt, in dem Buch auf Seite 26, denn das Leben ist keine Aneinanderreihung von Ereignissen, die kausal miteinander verknüpft sind. Es setzt sich aus Augenblicken zusammen. Was immer vorher auch geschehen sein mag, es erklärt nicht, warum unter bestimmten Umständen Menschen andere Menschen umbringen. Alles hätte auch anders kommen können. Die Suche nach dem Ursprung der Gewalt ist vergebens. Starker Tobak. Und das muss man sich mal vergegenwärtigen. Das Leben setzt sich, überlegt mal, das Leben setzt sich nicht aus kausal zusammenhängenden Augenblicken zusammen. Ich meine, das ist eine Absage an jede Form der Wissenschaft. An jede. Das ist keine Kausalität in den Augenblicken zwischeneinander. Und auf dieser Grundlage von dieser irrationalistischen Erkenntnistheorie entwirft Babrowski ein absolut reaktionäres Menschenbild, in dessen Zentrum die unveränderliche Gewalttätigkeit des Menschen steht. Gewalt sei die bestimmende Grundbedingung des Menschen. Ja. Kann ich nochmal nachfragen, was deine These war, warum der an die Humboldt-Universität berufen wurde? Ich glaube, um genau das zu machen, was er macht. Den Militarismus hoffähig zu machen. Ich meine, man muss sich wirklich angucken, gerade in der Geschichtswissenschaft. Ich hatte einen ähnlichen Vortrag, wenn ich das kurz mal einwerfen darf, ich hatte einen ähnlichen Vortrag an der Humboldt-Universität gehalten, auf Einladung der IYSSE. Und da sind auch zwei Professoren gekommen, Michael Wild und Johannes Granditz. Beides hochkarätige Professoren an der Humboldt-Uni, auch in Geschichte. Beide veröffentlichen auch nicht nur dummes Zeug, so wie Babrowski, der wirklich wenig Forschung gemacht hat oder so. Aber die haben beide auf diese Zitate, die ich auch gebracht habe, reagiert, indem sie gesagt haben, ja, man muss das ja in der Fachdiskussion sehen. In der Gewaltsoziologie, Sofsky, Remsma und so weiter. Das heißt natürlich, die haben eine Geschichte solcher Positionen. Aber es ist so, dass diese Positionen sich viel weiter fortgesetzt haben an den Universitäten, als man gemeinhin so glaubt. Wir können das auch später nochmal diskutieren, weil in diesen Theorien stützt sich Babrowski zum Beispiel auf Foucault. Der sozusagen ein Verständnis der geschichtlichen Entwicklung auch ablehnt. Und der sich teilweise sehr deutlich stützt auf Heidegger und so weiter, auf die sich dann Babrowski natürlich auch stützt. Also eine gewisse Irrationalität ist ja in der Postmoderne, also in der Postmoderne absolut stark. Man kann die Gesellschaft nicht verstehen. Man kann nur ein paar Machtstrukturen verstehen, aber es gibt keine gesellschaftliche Entwicklung, man kann die nicht verstehen. Das sind alles Sachen, die zwar irrational sind, aber gerade in den Universitäten immer mehr Raum einnehmen und immer größer werden. Und das sind ja gerade eigentlich auch Fragen, die ich dann gerne mit euch diskutieren würde und wo wir gucken können, wie sich das eigentlich an anderen Bereichen der Psychologie durchsetzt. Auch immer ein Element bei Freud gewesen zum Beispiel. Aber gut, ja. Gehen wir mal weiter. Also wir sind gerade gewesen bei dem Zitat und jetzt kommt eben auf dieser Grundlage seine Gewalttheorie und dass Gewalt die bestimmende Grundbedingung des Menschseins sei. Das Wesen des Menschen nicht gesellschaftlich, das Wesen des Menschen auch nicht irgendwas anderes. Das Wesen des Menschen ist in gewisser Weise die Gewalt. Dazu auch nochmal ein Zitat. Der Mensch wird nicht, was er ist. Bemerkenswert. Er ist immer schon komplett gewesen. Deshalb war die Gewalt zu allen Zeiten eine Möglichkeit und kein Aufklärungsprogramm hat Menschen je daran gehindert, sich das Verletzen und Töten anderer Menschen vorzustellen. Nicht die Gewalt ist das Rätsel, sondern dass wir uns über sie wundern. Und er beschreibt dann in dem ganzen Buch eigentlich die ganze Zeit nur irgendwelche unmittelbaren Situationen von Gewaltexzessen und meint dann, dass für deren Verständnis Überzeugungen, Gründe, auch wirklich Gründe im kritisch-psychologischen Sinne oder Lebensbedingungen keine Rolle spielen. Keine. Das sagt er wirklich. Mit Ideen kann man Gewalt rechtfertigen. Aber die Tat als solche wird ja nicht von Vorstellungen, die man von der Welt hat, motiviert. Sondern durch Aggression, durch Befehle, die jemand bekommen hat, durch die Tatsache, dass man Gewaltopfer ist und sich wehren muss. Das sind die Situationen, in denen Gewalt Bedeutung gewinnt. Ideologische Motive sind in diesem Zusammenhang belanglos. Das muss ich jetzt selbst schon relativieren, als er dann von einer Talkshow zur nächsten gereicht wurde und dann über Selbstmordattentäter sprechen sollte, kam man natürlich in eine gewisse Erklärungsnot, dass ideologische Fragen jetzt überhaupt keine Rolle spielen sollen. Man muss die natürlich in die Lebensbedingungen verwurzeln, aber man muss auch immer sehen, wenn da sowas steht wie Situationen, damit meint er nicht Lebensbedingungen oder die gesellschaftliche Lage eines Individuums, explizit nicht, sondern er meint damit immer nur die ganz unmittelbare Gewaltsituation. Und er sagt dann, zwar haben Gewaltverhältnisse Ursachen, aber sie werden von der Dynamik der Gewalt selbst erzeugt. Aus der Perspektive gesellschaftlicher Ursachenforschung lassen sie sich nicht verstehen und beschreiben. Und er leugnet dann ganz explizit, das will ich euch auch noch geben, das Zitat, er leugnet dann ganz explizit, dass Kultur, Gesellschaft und so weiter irgendetwas mit Gewalt zu tun hätten. Er sagt, was immer Gewalt auch sein mag, steht für sie als Abweichung, als Irrweg, Abweg oder Krankheit vorgestellt, die eines Tages geheilt sein wird. Wenn Krankheiten erst einmal diagnostiziert sind, so lautet das Argument der Therapeuten, können sie auch geheilt werden. Durch Zivilisierung, durch Toleranz oder soziale Gerechtigkeit. Alle Erklärungen, die Kultur- und Sozialwissenschaftler für den Ausbruch von Gewalt vorgetragen haben, sind Variationen dieser Motive. Ihre Wirkung ergibt sich aus dem Glauben an die Beherrschbarkeit und die Machbarkeit der Verhältnisse. Also wieder, die Verhältnisse sind nicht machbar, nicht veränderbar und der Mensch ist ein Gewaltwesen, da können wir uns auf den Kopf stellen. Ich meine, durchdenken wir es wieder, ne? Was bedeutet das? Ideen spielen keine Rolle, haben wir. Gründe spielen keine Rolle. Die Verhältnisse spielen keine Rolle. Gewalt kommt einfach über die Menschen. Ob jemand sein Leben lang misshandelt wurde, ob es jemandem nichts gemangelt hat sein Leben lang, ob er in bitterer Armut lebt oder ob jemand bestimmte Interessen verfolgt, das spielt alles keine Rolle. Und das ist natürlich wieder Irrationalismus pur. Und folgt man dieser Logik, dann ist ein Sklavenaufstand zum Beispiel ein bloßer Ausdruck von Gewalt. Oder wenn zum Beispiel die Edelweißpiraten Angriffe auf Infrastruktur der Nazis geführt haben, die Widerstandsgruppe, dann, was war das? Ideologische Gründe haben keine Rolle gespielt. Dann haben die nicht aus antifaschistischer Überzeugung ihr Leben riskiert, sondern es war ein Ausbruch der Gewalt an sich. Das ist, was daraus folgt. Und umgekehrt, die industrielle Vernichtung der europäischen Juden, und dazu spricht Babrowski auch immer wieder explizit, ist dann auch nur ein Ausdruck der menschlichen Natur. Das passiert, wenn man die menschliche Natur nicht einhegt. Die Ideologie der Nazis hat seiner Meinung nach keine Rolle gespielt. Und wie ich schon gesagt habe, selbst der Vernichtungskrieg im Osten sei einfach aus dem Gewaltraum entstanden, der da durch die Sowjetunion geschaffen worden sei. Wer Babrowski so ein bisschen in Talkshows und so weiter, da wird ja jetzt gerade hofiert ohne Ende, darf in jeder Talkshow seine Flüchtlingshetze von sich lassen. Und wenn man ihn da ein bisschen verfolgt, ist es wirklich bemerkenswert, mit was für absolut dumpfen Argumenten er seine Thesen immer wieder rechtfertigt, ohne dass ihm da mal jemand widerspricht. Dann sagt er allen Ernstes, Gewalt kann mit Armut nichts zu tun haben, weil nicht alle Armen gewalttätig werden. Lungenkrebs kann mit Rauchen nichts zu tun haben. Ihr merkt, weil nicht alle Raucher Lungenkrebs kriegen. Ich meine, es ist wirklich, und das hat er nicht einmal aus Versehen gesagt, das hat er 20 Mal wiederholt. Also ich glaube, wenn man sich das vergegenwärtigt, was er da jetzt zu Gewalt gesagt hat, dann ist es ziemlich klar, dass es ihm nicht darum geht, Gewalt zu verstehen. Es gibt viele Punkte von Situationen, die er in dem Buch beschreibt. Situationen des Holocaust, Situationen des Gulag, Gewaltsituationen, wo man sehr interessant psychologische Fragen zu stellen könnte. Sozusagen, was sind da eigentlich die Handlungsoptionen der Leute? Was bringt Leute dazu, bestimmte Sachen zu machen und so weiter? Das sind alles legitime Fragen. Diese Fragen stellt er nicht. Es geht ihm nicht um Verständnis der Gewalt, es geht um Rechtfertigung von Gewalt. Das ist das, was dieses Buch macht. Und interessant ist, und da kommen wir zu dem nächsten Punkt des ultrareaktionären Denkens der Weimarer Republik, was hier jetzt wieder aufgewärmt wird. Weil es ist nicht jede Gewalt, die er damit rechtfertigt. Den Sklavenaufstand verurteilt er nämlich. Er rechtfertigt die Ungleichheit. Er rechtfertigt den starken Staat. Weiter. Er schreibt, es ist keine Ordnung vorstellbar, die nicht auf Hierarchien und soziale Ungleichheit gegründet wäre, weil Lebenschancen und Fähigkeiten ungleich verteilt sind. Macht, Hierarchie und soziale Differenz sind keine Synonyme für Gewalt, denn wo Menschen miteinander auskommen und sich voreinander schützen müssen, sind sie darauf angewiesen, Macht zu übertragen. Und dann noch ein bisschen klarer. Wo mehr als drei Menschen zusammenkommen, muss geklärt werden, wer entscheidet. Der eine hat Macht, die anderen bekommen Ordnungssicherheit. So, jetzt versucht mal die Vorstellung kurz mit irgendeiner Form von Demokratie zusammenzubringen. Drei Leute, und die können sich nicht einigen, die können nicht diskutieren über irgendwas. Nein, einer bestimmt, die anderen folgen. Das ist wirklich eine antidemokratische Argumentation par excellence und sie knüpft direkt an die Ständevorstellung der Nationalkonservativen in der Weimarer Republik an. Der Mensch ist nicht lernfähig, er ist gewalttätig und soziale Ungleichheit und Unterdrückung sind deshalb notwendig. Das ist der Kern. Und es ist eben klar, wozu diese Ideologie dient. Sie ist gegen jede Form von der demokratischen Vorstellung gerichtet. Sie rechtfertigt soziale Ungleichheit und beschönigt die diktatorische Durchsetzung dieser Ungleichheit. Und da ist Babrowski sehr explizit. Ich will euch das letzte Mal ein längeres Zitat von ihm nochmal vorlegen. Das ist das letzte, der allerletzte Absatz von seinem Buch. Und da fasst er eigentlich das ganze Buch recht gut zusammen. Er braucht es da nicht unbedingt zu lesen. Jahrhundertelang haben Menschen einander verletzt und getötet und nichts wird sie davon abhalten, es auch in Zukunft zu tun. Wir sind verletzungsmächtig und verletzungsoffen und weil es so ist, müssen wir uns voreinander schützen. Durch Konventionen und Regeln und durch Waffen, mit denen ihre Anerkennung jederzeit erzwungen werden kann. Ohne klare Machtverhältnisse gibt es keinen Frieden. Ist das Gleichgewicht von Gehorsam und Sicherheit erst einmal erschüttert, ist es mit dem Frieden schnell vorbei. Nur wer imstande ist, auf Drohungen Taten folgen zu lassen, hält andere davon ab, gewalttätig zu werden. Ordnung ist eine Voraussetzung, um Gewalt einzudämmen. Die Gewalt ein Mittel, Ordnung aufrechtzuerhalten. Macht und Gewalt sind keine Gegensätze. Sie sind vielmehr zwei Seiten ein und desselben. Die Ordnung schützt uns vor Gewalt, aber nur deshalb, weil sie jederzeit durch Gewalt erzwungen werden kann. Soziale Ordnungen, die sich nicht von vornherein aufgeben, schreibt Popitz, müssen sich, wenn Gewalt droht, mit Gewalt schützen können. In allen Machtbeziehungen ist der Gedanke an die Wiederkehr der Gewalt enthalten. Frieden und Sicherheit gibt es nur, weil Menschen töten können. Ein Leben ohne Macht ist nicht vorstellbar, weil es Leben ohne Gewalt nicht gibt. Also, nochmal, man muss ja immer ein bisschen drüber nachdenken. Das heißt, der einzige Grund, warum Menschen einander nicht Gewalt antun, ist, dass sie Gewalt fürchten müssen. Also das heißt, wir hauen uns jetzt hier deswegen nicht gegenseitig auf die Nase, nicht weil wir hier Fragen zusammen erörtern, nicht weil wir eine schöne Diskussion führen wollen, uns austauschen wollen, sondern weil wir wissen, dann würde die Polizei und Armee kommen. Das ist die Vorstellung, die dahinter steht. Deswegen tun wir uns jetzt hier gerade nicht unmittelbar Gewalt an. Und deswegen fordert Babrowski auch ganz offen in seinen Interviews, dass man gegenüber den Terroristen die gleichen Methoden anwenden muss, die sie selbst anwenden. Auge um Auge und Zahn um Zahn, forderte er in der Esslinger Zeitung. Und ferner erklärte er da: Ich fand es fatal, dass Frau Merkel zu den Franzosen gesagt hat, wir weinen mit ihnen nach den Terroranschlägen in Paris. Wer so reagiert, wird von den Terroristen als Schwächling verachtet. Und schon früher hat er vorgeschlagen, Geiseln zu nehmen, Dörfer niederzubringen und Menschen aufzuhängen und Furcht und Schrecken zu verbreiten, Zitat, um die Terroristen zu bekämpfen. Er hat gesagt, anders lässt sich der Kampf gegen den Terror nicht gewinnen. Und wir sehen schon, dadurch dient seine Theorie dazu, Kriege zu rechtfertigen. Achso, das hatte ich euch jetzt gar nicht gezeigt. Das war das zweite Teil des Zitats. Habt ihr zugehört? Und hier jetzt die Rechtfertigung von Kriegen aus dem Deutschlandradio Kultur. Aber immer dann, wenn Kriege ausbrechen und Staaten zerstört werden, passiert genau das, was jetzt gerade in Syrien und im Irak passiert. Das ist nichts Ungewöhnliches, das ist gar nichts Neues. Das hat es immer schon gegeben und es wird Krieg auch immer geben. Und nach dieser Logik, und das ist immer mehr die Logik, die sich hier durchsetzt, geht es nicht darum, wie man Krieg verhindern kann, sondern geht es nur noch darum, wie man den Krieg gewinnen kann und wie man aufrüsten muss, um die Kriege zu gewinnen. Wenn Krieg unvermeidlich ist, dann muss man ihn gewinnen. Das ist die Logik, die dahinter steht. Was meint er damit? Passiert genau das, was jetzt gerade in Syrien und Irak passiert? Den Zusammenbruch der Staaten, verschiedene Warlords, die gegeneinander kämpfen und so weiter. Genau, das war so der Kontext des Interviews. Und auch seine Hetze gegen Flüchtlinge ergibt sich ganz direkt aus seinen reaktionären Vorstellungen, knüpft dabei ganz unmittelbar eigentlich an völkische Vorstellungen an. Er bezeichnet Solidarität, Toleranz und Frieden als einen schönen Traum, der, Zitat, jeden Tag widerlegt wird, weil nur wenige Menschen das Nebeneinander der Verschiedenheit für erstrebenswert halten. Und sagt dann: Jede Kultur ist darauf angewiesen, festzulegen, was zu ihr gehört und was nicht, weil der Mensch nur im Anderssein ein Selbstsein entwickeln kann. Deshalb ist die Ordnung kein Gewaltakt, der an der Welt verübt wird, sie ist ein Modus unserer Existenz. Die Integration von mehreren Millionen Menschen in nur kurzer Zeit unterbricht den Überlieferungszusammenhang, in dem wir stehen und der einer Gesellschaft Halt gibt und Konsistenz verleiht. Und ich meine, der Satz, der letzte jetzt, der in der FAZ erschienen ist, der wurde sowohl von der NPD als auch von der größten Nazi-Webseite der USA, dem Daily Stormer, wohlwollend zitiert. Und er könnte so original bei Arthur Möller van den Broek von den nationalkonservativen Kreisen der Weimarer Republik abgeschrieben worden sein. Man sieht wirklich, Babrowski formuliert mit dem Buch und mit den Theorien ein extrem reaktionäres Programm. Und er entwickelt ein bestimmtes Menschenbild, eine bestimmte Psychologie, um den Polizeistaat und die Wiederkehr des Militarismus zu rechtfertigen. Und man kann das, glaube ich, nur verstehen, dass sowas an der Humboldt-Universität wieder gelehrt werden kann. Das kann man nur verstehen in den größeren gesellschaftlichen Zusammenhängen. Das heißt, nur mit dem Wiederkehr und des Erstarken des deutschen Militarismus. In dem Maße, wie Diktatur und Militarismus hier wiederkommen, kommen auch die ganzen reaktionären Ideologien der Vergangenheit wieder. Das ist eigentlich das, was ich hier am klarsten zeigen wollte.